Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 251, an Schiller. Der Wunsch ihres Schwagers, der anfangs abgelehnt worden war, kommt wieder, und zwar durch den Herzog von Meiningen zur Sprache. Die Erklärung, das Wollzogen mit einer mäßigen Besoldung und dem letzten Platz in der Kammer zufrieden sein wolle, macht die Gewährung eher möglich, da man ihm überhaupt nicht abgeneigt ist. Da nun die Sache wieder an mich kommt, so finde ich in allen Rücksichten Ursache, sie zu begünstigen. Ich habe unter andern den Auftrag, mich bei Ihnen näher um seinen moralischen Charakter zu erkundigen. Nun muss ich aber gestehen, es ist mit dem, was man moralischen Charakter nennt, eine eigene Sache. Wer kann sagen, wie sich jemand in einem neuen Verhältnis benehmen werde? Mir ist hierin genug, dass Sie mit ihm in einem guten Verhältnisse stehen und dass Sie seine Nähe wünschen. Beides beweist mir, dass Sie gut von ihm denken und dass Sie glauben, dass man, indem man ihn anstellt, gut mit ihm fahren werde. Indessen haben Sie die Güte, mir etwas über ihn zu schreiben, das ihn und sein Wesen näher bezeichnet und das ich vorlegen kann. Lassen Sie aber in jedem Sinne ein Geheimnis bleiben, das hierüber etwas unter uns verhandelt worden ist. Leben Sie recht wohl, es sollte mich sehr freuen, wenn auch Ihnen durch diese Annäherung eines Verwandten ein neues Gute zuwüchse. Weimar, den 9. Dezember 1796. G. Man schreibt, Katharine sei endlich auch vom Throne ins Grab gestiegen.